In der Stadt ist wieder mal Freimarkt. Und er hat ein Ticket für 3 Mark. Für die Scooterbahn. Er nimmt seine Freundin und lädt sie ein zu einer ganz heißen Fahrt. Er legt eine Show hin mit dem Helldriver-Start. Jetzt ist er der Held, der immer sein will. Für sein letztes Geld, die Braut im Arm hält auch still. Das ist heute wieder gut gelaufen. Du kannst nur ein paar Mal dir alle Illusionen kaufen. Und er sagt jetzt noch ein Twist. Und sie sagt, weißt du, wie spät es ist? Jetzt muss ich nach Haus. Die Stadtbahn stoppt, nur muss sie raus. Er ist ja nicht bekloppt und steigt mit aus. Jetzt ist sie so weit. Nun ist er der Held, der immer sein will. Für sein letztes Geld, die Braut im Arm hält auch still. Das ist heute wieder gut gelaufen. Du kannst für ein paar Mal kaufen.